ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Das Dunkel ohne Licht. Mörder ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Wenn es nicht mehr so gibt. Mörder ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Das Dunkel ohne Licht. Mörder ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Wenn es nicht mehr so gibt. Die verdammte Frau, die ich früher liebte. Oder sogar heute noch liebe sie gebar. Einen Sohn, doch ich wünsch, er wäre tot. Er ist nicht von mir und die Liebe, sie geht fort. Doch verborgen in den Träumen quält es mich jede Nacht. Und hat mich immer mehr um den Verstand gebracht. Alles, was es offenbart, meine Welt liegt in Scherben. Ich komm mit ihr nicht klar, anders als die anderen. Find ich nicht mein Glück. Die teuflischen Kreise aus der Höhle gehen zurück. Und ich werde noch verrückt. Alles, was es braucht, meine Hand in Blut gezeigt. Die verdammte Existenz als dieser eine Mensch. An einen Galgen werde ich sie hängen. Ich rap nicht für den Fame. Ich mache nur Musik, um nicht vollkommen durchzudrehen. Kannst du das verstehen? Meine Welt, sie geht kaputt nach dem ersten Atemzug. Hab ich schon gewusst, auf meinem Leben liegt ein Fluch. Alle reden und sie tun, als gäbe es eine Zukunft, siehst nur du. Vegetiere in dem Dreck und die Menschen sehen zu. Oder sie sehen weg auf dem scheiß verdammten Fleck, den man diese Erde nennt. Fühle ich mich nicht wohl, der verfluchte Rap-Dämon kommt aus der Tiefe, um dich mit runter zu holen. Was Untergrund? Ich bin so tief und denn hier wird das Sonnenlicht von der Finsternis verschlungen. Von der Finsternis verschlungen. Von der Finsternis verschlungen. Früher warst du meine Frau, heute quälender Albtraum. Aus der Höhle steig ich auf, um euch alle zu vernichten. Wie ein Todesengel, wie Müll. Wie ein Todesengel. Mörder ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Das Dunkel ohne Licht. Mörder ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Wenn es alles nicht mehr so gibt. Mörder ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Das Dunkel ohne Licht. Mörder ohne Gesicht. Spürst du meine Aura? Mörder ohne Gesicht. Ich bin's an, dass du mich so gibst.